Elisabeth Putz, die schon mehrfach mit ihren Hörspielen aufhorchen ließ, auch unter feinen französischen Pseudonymen, die mit ihrer Wandlungsfähigkeit beeindruckt, hat in Die Hochzeit ästhetischen Wagemut gezeigt. Sie verlässt das herkömmliche Studioformat und fängt eine Vielzahl von Stimmen ein, die durch souveräne Dramaturgie und kluge Schnitte zu einem Hörereignis werden. Diese sehr persönliche, echte Geschichte über Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, über den großen Tag und auch das danach, entwickelt eine Melodie, der man sich schwer entziehen kann. Die hohe Qualität dieses Dokumentarspiels wird durch mehrmaliges Hören sogar noch stärker bewusst. Sie bewegt sich auf der magischen Linie zwischen Wirklichkeit und Traum, realem Leben und Spiel, Bühne und Welt, die laut Max Reinhardt gutes Theater ausmacht. Was uns Kritiker erstaunt hat, die Geschichte geht auch noch gut aus. Ein Detail, das wir nicht oft verzeihen. Und sie hat Witz, ein Aspekt, der uns meistens gewogen stimmt. Bei der Hochzeit hat uns diesmal das sogar begeistert. So begründete vergangenen Freitag der Kulturkritiker Norbert Mayer von der Tageszeitung Die Presse im Rahmen der Ö1 Hörspielgala die Entscheidung der Jury, das Hörspiel »Die Hochzeit«, Szenen eines Ereignisses vom Lande von Elisabeth Putz, mit dem Hörspielpreis der Kritik auszuzeichnen, der bereits zum 5. Mal im Wiener Radio Kulturhaus vergeben wurde. Rund ein Dutzend Hörspiele haben sich die Mitglieder der Jury angehört, um das ihrer Ansicht nach künstlerisch anspruchsvollste und ansprechendste Originalhörspiel zu prämieren. Namentlich Hedwig Kainberger von den Salzburger Nachrichten, Cornelia Niedermeyer vom Standard, Peter Pieser vom Kurier, Norbert Mayer von der Presse und Sebastian Fasthuber von der Wiener Stadtzeitung Falter. Astrid Schwarz begrüßte zu einer knappen Stunde Liebe, Glück und Heiterkeit mit dem preisgekrönten Dokumentarhörspiel »Die Hochzeit«. Elisabeth Putz wurde 1982 in Niederösterreich geboren, in eine Familie mit 6 Mädchen. Sie hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien studiert und arbeitet als freie Journalistin, Autorin und Regisseurin in Wien. Ihre Radiostücke sind über die Grenzen Österreichs bekannt. Die Hochzeit war ursprünglich gar nicht für das Radio gedacht, erzählt Elisabeth Putz. Also ich habe nicht gewusst, was ich meiner Schwester zur Hochzeit schenken soll, weil sie alles hat irgendwie, also Haus und Traummann und Traumjob und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, ich mache das, was ich am besten kann. Ein Stück, ein Radiostück. Und so hat das begonnen. Also ich habe dann irgendwie das begleitet und viel Spaß dabei gehabt und wollte wirklich eigentlich nur meiner Schwester ein Geschenk machen, anfänglich. Bereits ein Jahr vor dem tatsächlichen Hochzeitstermin begannen die Vorbereitungen und Elisabeth Putz versuchte, möglichst jede Regung und jeden Planungsschritt einzufangen. Meine Schwestern waren schon irritiert anfänglich. Vor allem die Claudia, die Protagonistin des Stückes sozusagen, hatten öfter schon so gesagt, ach, Galise, geh weg mit dem Mikro und so. Aber ich habe immer gesagt, wird sich noch freuen, dass ich dabei war. Und irgendwie haben sie sich auch dran gewöhnt, muss ich sagen. Ich meine, sie wissen eh schon, ich laufe oft mit dem Mikro zu Hause immer dumm. Selbst die Mama hat das schon akzeptiert. Es war dann okay für sie, sage ich mal. Elisabeth Putz scheut sich nicht, dem Publikum Einblick in ihre persönliche Geschichte zu gewähren. Schon bei ihrem Debütstück »Mein Körper ist ein Schlachtfeld« hat sie einschneidende persönliche Erfahrungen verarbeitet. Und sie geht eigene gestalterische Wege. Also, dass das so persönlich wird und dass das viele Leute hören werden, das war selbst mir nicht bewusst. Weil ich habe nicht dran gedacht, nicht während der Aufnahme, nicht während des Machens. Und ich denke mir immer, je persönlicher, desto besser. Also ich habe keine Angst vor dem Persönlichen, das auch zu zeigen. Genießen Sie jetzt Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande zum schönsten Tag im Leben. Always and forever. Hochzeitszeitplan. 6 Uhr, Martin Wecker. Martin? 6.20 Uhr, Frühstück. 6.35 Uhr bis 7 Uhr, Anziehen des Brautkleides. 6.35 Uhr. Geht's, Schatz? Okay. Warte. Sorry. outnumbered. Die Hochzeit. Szenen eines Ereignisses vom Lande. Von Elisabeth Putz. Ich will nimmer. Kapiert ihr? Ja, ey, ich will auch nimmer. So, jetzt. Ja, dann tun wir mal singen. Ich werde jetzt alle noch. Macht's mal zu, dass jeder seinen Ton hat. Patiska! Olle! Nimm her. Maria, das ist dein Ton. Sechs Töchter, ne? Oh, happy day. Die dann ist die Heidi. Heidi. Franziska. Und ich bin Sozialarbeiterin. Und die zweite Tochter ist die Claudia. Wie war's mein Sohn? Franziska ist auch. Geht es nicht gut zu? Und ich bin Volksschullehrerin. Wie findest du es leichter? Und dann ist die Elisabeth. Genau, wenn die Maria aufhört. Maria, sing einmal. Und dann ist die Victoria. Und dann ist die Franziska als fünfte Tochter. Und die letzte Tochter ist die Maria. Ja, das sind alle sechs Töchter. Ne? Oh ja. Oh, happy day. When Jesus. Du warst mir nicht so zu, wir haben nicht so gesungen. Elisabeth ist auch so gesungen. Ich hab nicht gesungen. When Jesus. Elisabeth Dornberg. Mein Heiratsantrag. Nicht die. Mich haben da geworden, das ist, weiß ich nicht mehr. Ich bin heimgekommen. Ja, das war und der Martin. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. Jedenfalls hat der Martin hat angerufen und hat gesagt. Und hat gesagt, du Gerti, seid ihr heute daheim. Ich muss mit euch daheim sind. Und ich bin natürlich recht gekommen, weil ich will gerne nur vorbeischauen. Ist irgendwas mit der Claudia? Ja, ich bin erst heimgekommen. Und dann ist auf einmal dahergekommen der Martin und der Papa ist schon mit ihrem Männer gegangen, von vorhaus einer. Und ich sage, was ist denn leicht zu Martin? Hat er dann gesagt. Und ja, der Martin sagt, naja, ich möchte halt um die Hand eurer Tochter anhalten. Na, und ich habe gleich gerührt. Ich war so gerührt, dass ich gleich umarmt habe und einen Puzzle gegeben habe und gerührt habe. Na, dann hat er es ja der Claudia erst gesagt, ne? Ja, es ist ein Herbsttag. Die ersten Blätter haben sich verfärbt. Es ist ein Freitag, der 14. September. Und ich mache mich auf dem Heimweg von der Schule, stelle mein Auto ab. Und schon bevor ich ganz abgestellt habe, merke ich, es sind Blüten, Rosenblüten gestreut. Und ich habe dann die Tür aufgemacht und da waren wieder Rosenblüten und ja, es war halt wunderschön. Und dann bin ich weitergegangen, habe mir die Schuhe ausgezogen und also ich komme in das Stiegenhaus und sehe ein Schild. Und auf dem Schild steht, mein liebster Schatz, bitte stelle deine Schulsachen hier ab und komm leise ins Wohnzimmer und langsam halt und schreite halt langsam da Richtung Wohnzimmer und mach die Tür auf und sehe vor mir meinen Traummann, den Martin, und am Boden hat er, also sehe ich ein Herz aus Rosen, das gestreut ist, und ich sehe einen wunderschönen Kerzenständer mit weißen Kerzen, die im strahlen und leuchten. Und es läuft romantische Hintergrundmusik. Und am Boden stehen zwei Gläser mit Sekt. Und ich trete herein und strahle. Und ich küsse ihn noch vorher. Und er geht dann halt auf die Knie vor mir. Und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und dann hat er mich eben gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Und ja, und ich habe ihm freudestrahlend Ja gesagt. Aber ich habe das jetzt nicht so laut gesagt. Ich habe einfach Ja gesagt und bin ihm gleich um den Hals gefallen. Und er sagt mir dann später, er hat das Ja gar nicht gleich so gehört und verstanden. Und dann habe ich es halt oft gesagt, habe ja gesagt. Und ja, mir sind natürlich dann auch die Tränen gekommen und ihm auch. Dann haben wir halt angestoßen und haben uns geküsst und haben dann einfach wirklich heißen, guten Sex gehabt. So viel zum Heiratsantrag. Wir sind ja schon ewig zusammen, weiß ich nicht wie lang, 10 Jahre. Und wenn man die Tochter zu die heiratet, das ist ja schön einfach. Und ja. Dann hat sich das Ganze nur mehr am Tod zertraut. Naja, fast ein Jahr kannst du sagen. 10 Monate auf alle Fälle. Ja schön, das war eh klar, das Heiraten. Weil, wenn sie so lange zusammen sind. Und ich habe die Panik gekriegt, das ganze Haus schaut aus. Man denkt, jetzt muss ich nämlich noch das ganze Haus renovieren. Was natürlich eh nicht der Fall war und ich nur ein bisschen was renoviert habe. Also Fenster putzen, Oberflächen putzen, damit so halbwegs was gleich schaut unser Haus. Spinnweben wegputzen und solche Kleinigkeiten, die machen dann schon viel Arbeit aus. Da ist ein echter Boot von da. Das war schon alles. Und der Weg halt unter mir dumm. Und man glaubt halt nicht mehr, dass bis zur Hochzeit halt alles Ski haben. Ja. Naja, natürlich war das allererste gleich wegen dem Singen. Das war das erste gleich. Zweimal! Ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Und wenn wer ein Keks stört, dann ist aus. Wenn wer einen Keks aus der Kreuzruhe nimmt, hat es gegessen. Dann dreht es durch. Bin mir sicher, die Franziska hat hin und wieder ans Wasser geflacht. Weißt du, das weiß ich jetzt, ich merke nicht mehr, wie die Kekse alle heißen. Da habe ich x-mal in alle Kochbücher im Internet geschaut und glaubt halt mal, wenn wir mal irgendwas Neues machen, der weiß, das ist sowieso ein kompletter Blödsinn und am Gescheitern ist, mir bleibt bei dem, was man eh schon öfters gebacken hat und man weiß, das wird auch was. Weil wir haben dann ein paar neue Sachen ausprobiert und ich glaube, 3 Bleche sind nichts geworden, die was vergessen können. Die was nichts von sein, hat mir der Papa zum Essen gekriegt. Aber die hat sogar der Papa stehen lassen teilweise. Manche waren echt nicht gut. Ja. Oh, das nervt. Ich weiß nicht, wie man das vertauscht. Irgendwie wird da meine Noten kommen. Die Claudia, die ist so und so ab dem Zeitpunkt nicht mehr zum Halten gewesen. Nein, ich habe schon mal immer so eine Märchenhochzeit vorgestellt, wirklich. Ich wollte alles nur weiß haben, ja. Das habe ich mir einfach in meinem Kopf so vorgestellt. Und man muss aber sich an die Gegebenheiten anpassen. Und zum Saal passt einfach besser ein Rot und nicht ein Rein-Weiß. Was sagst du dazu? Perfekt. Die Farbe, ich glaube, dass ich nicht auffallen mit der Farbe, die Heidi und die. Ich glaube, dass wir nicht auffallen mit der Farbe. Ihr müsst auffallen. Ja, ich bin eine Brautjungfrau, sicher wie auffallen. Die Brautjungfrauen und alle 5 Schwestern von Claudia. Claudia wollte, dass die Brautjungfrauen alle ein paar rote Kleider haben. Aber das ist dann nicht da nicht so geworden. Ich meine es ernst. Ich glaube schon, Maria, dass wir in dem Glau sehr auffallen. Wenn wir dieselbe Farbe zusammenbringen, ist schon gut. Aber so wie Clown, wir haben alle unterschiedliche Figuren. Bei der Elisabeth war es gleich klar, ja, sie kauft sich irgendeins um 10 Euro. Weil mehr gibt es nicht aus dafür. Aber gut, der Elisabeth passt ja alles. Hellgrün, ihr würdet euch das nie anziehen dran. Nie. Man gut, für mich hat es halt recht viel Auswahl gegeben. Oh ja, weil das nehmen wir. Naja, weil es dick bin. Gibt es recht viel Auswahl. Aber schau, wenn das so ausschaut, dann schaut mein Busen so komisch aus. Nein, du musst so einen tragen, der was so macht. Ja, und? Da sieht man dann den BH. Nein, es gibt für Mädchen, Menschen mit kleineren Brüsten, Haftschalen, die was so da nicht drucken. Wirklich, gibt's. Die sind so Selbsthalter. Ja, was soll ich denn da nicht drucken? Gibt es etwas zum da nicht drucken? Oh ja. Die Leute waren natürlich fast jedes Mal, glaube ich, dabei beim Schauen. Ob alles passt, nicht zu kurz, gell? und nicht zu sexy hat es sein dürfen. Aber ein Seitenstrumpf, was nicht mehr aufspringen kann, und die Kinder bei uns auf den Rücken aufspringen, weil dann sieht man die Unebenheiten. Und auf die Hände. Und auf die Hände. Ah ja, danke schön. Genau. Das ja. Ah, aber da rutscht man. Mit dir rutscht man. Ja, das war das Kleid. Und dann ist natürlich auch um die Schuhe gegangen, weil ein paar von uns Probleme haben mit der Schuhgröße. Damals ist ich gedacht, na mein Gott, wo werden wir da was finden? Im Endeffekt haben wir dann irgendwo beim Turbo-Schuh oder so, oder was woanders. Ein gewisser Standard. Schuhe um 10 Euro gekauft. Meine Gott, das waren die einzigen, die uns passt haben. Schier waren es zwar über, also mit so Steinchen besetzt, aber nur schöner als manche anderen. Und ja, für den einen Tag haben es gereicht dazu. Was sind die goldenen? Am Tag der Hochzeit war ich noch beim Friseur. Da habe ich eine wunderschöne Frisur bekommen. Ganz billig auch. Weil die Friseurin kenne ich. Wenn das da Diskussionen gegeben hat und mit Singen dann von den Geschwistern und wer was singt und wer mitsingt und welcher Klau jetzt wer anzieht und. Das war, habe ich nur mitgehört, aber nicht wirklich. Ich dachte, bis zur Hochzeit wird schon alles beieinander sein und wird alles irgendwie passen. Und für mich war es kein Stress. Dann war die Claudia Braut. Gleit schauen, da war ich einmal mit. Die Claudia natürlich, seit sie auch erfahren gehabt hat, glaube ich, das heirat, ist ja nur ums Unimmer gegangen. Und da hat es mega viele Fotos gegeben, mega viele Fotos. Natürlich auch Trara, weil ich glaube, nicht weiß, welche Klau, also oder nicht gewusst hat, welche Klau das haben will. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es wirklich zufrieden war mit dem Klau. Weil wenn es jetzt wahrscheinlich auch anders sehen würde, würde ich sagen, nein, das war doch schöner gewesen. Aber gut. Es war im Endeffekt mein Traumkleid und wirklich wie eine Prinzessin hat es ausgeschaut. So schön. Es passt schon so. Nur es hätte sicher Kleider gegeben, die eben schmäler gemacht hätten. Und ich war, das war das, was mich zermattert hat. Darum bin ich so oft hingefahren. Und ich habe gewusst, wenn ich eine Corsage habe mit Rock, das macht schlanker, ja. Und das streckt einfach. Und ich bin immer wieder hingefahren, habe immer wieder geschaut. Und die Verkäuferin hat mir dann gesagt, die Corsagen sind so out jetzt und das sind nicht mehr in und das, sie haben wirklich nicht viel gehabt, überhaupt in der Größe auch nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Das macht sie vielleicht jetzt hochnäsig, aber es war eben so. Und die, die ich eben dann probiert gehabt habe, die mit Corsage und Rock gewesen wären, die waren mir dann zu wenig märchenhaft, ja, die waren mir dann zu schlicht fast. Und die haben auch irgendwie schon gepasst, aber nicht so richtig. Und ja, die waren da nicht rein weiß und ich wollte ein rein weißes. Weil ich finde einfach, bei der Hochzeit ist was rein weißes, was ganz Besonderes. Die Vorbereitungen, ich habe mich nicht eingemischt. Das Ertragen, ja, die Claudia aber müssen öfter ein bisschen beruhigen. Halt. Oder, ja, auf den Boden der Realität zurückholen. Ein bisschen. Ich bin weg gewesen schon, seit sie nach der Reihe gekommen sind. Und von dem Dienst bin ich gewählt mit den Damen, so umzugehen, dass sie damit leben können. Ja. Das ist kein wirkliches Problem für mich gewesen. Und wenn die Claudia dann einmal genug Geld hat, dann zum Beispiel, dann kann sie sagen, hey, jetzt habe ich genug, ja. Nein, jetzt zahle ich eine Runde oder genau. So. Und sonst genau. Lassen wir halt die Claudia ein. Ja. Okay. Abwechslung. Oder die Männer. Die oder sie wird eh eingeladen von den Männern und wir auch. Und ja. Genau. Ich lasse meine Ehering gleich daheim. Der Boltabend, der war lustig, ja. Der war lustig. Ich habe noch niemals in meinem Leben durchgemacht und da habe ich dann durchgemacht gehabt. Ja, natürlich. Ich meine, der erste Polterabend. Alle Schwestern gingen mal wieder fort. Das hat es ja seit, das hat es glaube ich noch nie eben, dass alle Schwestern gemeinsam fortgegangen sind. Und Karek, freust du dich auf die Stripper bei dem Polterabend? Nein, ich hoffe, ich kriege keinen. Na bitte, bitte nicht. Nein, bitte, das war voller Blödsinn. So viel Geld ausgeben für so einen schieren Mann. Der macht's gratis für dich, hat er gesagt. Und da waren wir in Hainfeld am Feuerwehrfest. Naja, also wir haben kurz bevor wir zu Claudia gefahren sind, haben wir sie alle hergekriegt, also alle Schwestern. Jeder hat ein Krönchen gekriegt. Ne? Und einen wirklich schieren Glitzer, lila Glitzer, Schale, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Das sind so, wie heißt denn das? Lametta-Schal war das irgendwie so lila. Also echt sehr schier. Dann sind wir noch ein Feld gefahren und dann ja, Richtung Hainfeld war natürlich, was war? Beide Autos sind von der Polizei aufgehalten worden. Die Claudia und ich sind ausgestiegen, glaube ich, und haben den Polizisten gefragt, ob er nicht ein Zuckerl haben will von uns, ob er es nicht runterbecken will oder so. Von der Claudia, keine Ahnung. Und ob er was dafür zahlen will, genau. Hat er schlussendlich, glaube ich, nicht. Und was die Claudia machen hat müssen, die Claudia hat Männern die Füße rasieren müssen. Dann haben sie, wie der Rock noch lang war, haben sie zahlen müssen, dass sie den Rock ausschneiden, ja. Und dann war oben beim Rock so Zuckerl aufgehängt, ja. Die haben sie nachher runterbeißen dürfen. Dann haben wir Kondome gehabt, Potenzial, und das haben sie alle auch kaufen dürfen, ja. Und wir haben eigentlich so viel Geld genommen, dass wir nachher nur Geld gekriegt haben und dass ich den ganzen Bolt da oben da ausgezahlt habe. Und ja, es war sehr lustig, der Bolt da oben. Und ich habe sogar noch ein Potenzial. Mit Likör. Das haben sie mir geschenkt. Und dann weißt du, dass er da hat. Nein. Und dann Lägen. Lägen? Na, der Martin schaut aber ruhig mit uns. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Wenn man in dem Schuh-Neoprenanzug habe, ich ihn auch fest. Und dann ist der Martin hat sich angesagt über den 25 Meter langen Wasserfall. Und dann ist er uns entgegengeschoben und ich glaube, ich habe gesagt, schau, Martin hat so schöne Zähne. Einen Bolt da oben, da habe ich noch geholt in der Früh. Also, wie es fort sind, dann habe ich war vereinbart, dass ich es hole. Und dann in der Früh, ganz in Ordnung gut geschlafen, und in der Früh haben sie dann angerufen, weiß nicht, um 5 Uhr oder halb 5 Uhr oder was. So circa, ich kann es jetzt holen. Dann bin ich halt gefahren und habe es geholt. Mir hat es auch gefallen, weil ich war der einzige Nächte. Ja. Der Claudia war ganz glücklich und die anderen, wo sie da dort waren, dann habe ich es angebracht. Ja. Nein, das war schön. Das hat mir gut gefallen, ja. Ja. Dann das Binden der Schleifen. Also wir sitzen hier in einer gemütlichen Runde beisammen und basteln Fähnchen fürs Auto. Also schaut her mal, das sind im Stoffbandeln. Die sind aber voll teuer und ich habe auch keine da. Und ich finde es wunderschön. Nur das Problem ist, wenn die Wacheln im Wind, franzen sie sich aus. Und dann sind sie voll, haben sie volle Fäden, weißt du? Das ist schier. Na? Du, Claudia. Ja. Ich habe dir überlegt. Der Fotograf, der hat Schwabing. Ja, das weiß ich. Ja, es ist halt so. Ich spüre das, ob das was will oder nicht. Und wieso gefallen dir die meine Fotos nicht? Da seid so viel schön. Mir gefallen es eh, aber. Dann wenigstens sieht das so ein. Hallo Elisabeth, hallo Heidi. Unser Zeitplan für Freitag, den 15. August, würde folgendermaßen aussehen. 7.45 Uhr, Keksdosen verladen. 7.50 Uhr, Abfahrt nach Hofstetten. 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr, Kekse auflegen. 17 Uhr, Äste abschneiden, Blumen herrichten. 17.20 Uhr, Abfahrt nach Eschenau. Ich hoffe, dass sich das zeitlich bei euch ausgeht. Hab euch viel lieb und danke schon im Voraus. Liebe Grüße, Claudia. Ich habe überlebt. Ja. Ich wollte fragen, und zwar morgen, gell, am Anfang von der Zeremonie, hat die Vicky gesagt, sie war so lieb und würde mit der Gitarre spielen. Und dann die anderen Leute stehen an Spalier. Und der Martin hat mit seiner Mama eine und ich möchte auch gerne mit dir eine geben und das, und das passt für dich. Ich habe mir gedacht, ich muss singen. Ach so, nein. Egal, ich muss. Nein. Okay. Also eine geht, das war zu blöd, einfach durch Spalier gehen. Ich mache das, was man angeschafft hat. Okay, na super, na schön. Ja. Okay. Martin, wie viele Leute sind denn geladen morgen überhaupt? Geladen sind 123 für die Tafel und 230 für die Kirche und die anschließende Agape. 230? Und bist du nervös? Es ist ein Tag vor der Hochzeit. Eigentlich bin ich nicht nervös. Es ist alles gut durchgeplant. Und der nächste Morgen kann schon kommen. Ich glaube, du kannst gut schlafen, oder? Ja, weil die Claudia schläft bei ihren Eltern und deswegen habe ich eine ruhige Nacht ohne Schiss. Also es ist so, Freitag am Abend, ja, Freitagabend, wir haben die Kirche fertig geschmückt mit Hilfe meiner Schwestern, wir haben die Tafel fertig geschmückt, wir haben die Hochzeitstorte fertig aufgestellt und den Tisch geschmückt. Es regnet in Strömen. Es schüttet. Es ist eiskalt. Ich habe keine normale Frisur, sondern meine Haare sind eingedreht von der Friseurin. Ich schaue aus wie ein Alien. Gut, und ich bin dann eben alleine dann in der nachbarströmenden Regen nach Hause gefahren. Und die Mama ist aufgeblieben. Obwohl es schon so spät war. Tut gut auf mich. Dann hat sie mir noch einen Tee gemacht. Das Problem war dann, ich habe nur unter dieser Trockenheit sitzen müssen, weil die Friseurin hat gesagt, ich muss mindestens 1,5 Stunden darunter sitzen, dass das trocknet, dass die Locken halten. Jetzt war es aber schon 11:30. Na dann schon 3:45 oder 12. Und ich war schon voll müde. Und ich habe gewusst, ich muss um 4:30 auf. Und diese Trockenheit ist gerannt und so, da hat es einen Lärm gemacht. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich weggehen Papa damit nicht auf. Ja, und dann bin ich einfach gesessen und ist da dieser wirklich heißen Trockenheit und habe gewartet und halb geschlafen. Und gewartet bis piepst. Und nachher bin ich jedenfalls nur dann schlafen gegangen. Und das war so schön, weil da bin ich ins Zimmer reingekommen von der Heidi. Und da ist das Kleid gehängt und die Mama hat auch Licht auftreten lassen. Und es hat so schön ausgeschaut. Das Kleid ist gehängt und die Schleppe heraus und der Schleier. Und das war so richtig der Abend vor der Hochzeit. Das war so schön beleuchtet mit so einem warmen Licht. Und ja, und dann habe ich mich schlafen gelegt. Und dann habe ich betet. Dann habe ich betet, dass ich nicht Dann habe ich betet. Weil draußen hat es voll gestürmt. voll. Ich meine, wenn es regnet, aber es hat einfach voll gestürmt und gemerkt, dass du voll zugetraust. Es war ja nicht leise, also es war wirklich, es hat sich da was da draust. Und dann habe ich gebeten und gesagt, bitte, lieber Gott, mach, dass Martin mal gut herkommt und alle gesund sind. Aber bitte, bitte, bitte mach, dass es nicht regnet. Ja, und dann bin probier, ich meine, da kann man nicht so gut schlafen mit solchen Lockenwickeln auf die Hörner. Aber ich habe eigentlich dann doch ein bisschen schlafen können. Okay. Also es ist jetzt am Morgen der Hochzeit. Ich bin todmüde. Wir gehen runter zu meiner Schwester und fragen, wie es ihr geht. Guten Morgen, sagen deine Brautjungfrauen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ma. Es ist schrecklich, wie es hier ist. Du bist schon recht nervös. Nein, ich hab mich so gefreut über deinen Brief. Ach so. Bist so viel blöd müssen. Gute Claudia. Das ist so schön. Nur das Gute, dass du gut schlafen soll. Gute Nacht, Finn Mose. Ich liebe dich sehr. Atme dich tief durch. Sei glücklich, dass du die bist, die du bist, und schlafe gut. Busse und deine Umarmung. Bis morgen an deinen Hochzeitstag. In Liebe, Heidi. Claudia, heute ist jetzt der Hochzeitstag. Es ist alles organisiert. Es ist alles fertig. Ja. Und ich suche immer. Hast du schlafen können da? Ich schaue mich sehr für das, für mich, wenn du den letzten Tag ist. Tut mir so leid. Gott, hast du jetzt auch? Das hat nur der Papa gesagt, ich hab nichts. Psst, jetzt, es ist so. Es ist so. Ich. Das ist immer nur, es geht immer nur um dich. Ich hab nichts gesagt. Ich tue einfach viel zu viel fordern und so. Nein, aber jetzt Gott, muss ich. Du genießt jetzt den Hochzeitstag. Ja. Du ziehst den Brautkleid an. Du schaust das nicht um, weil du nichts geschlafen hast. Das Adrenalin. Das Adrenalin. Ich hoffe, dass man es klar nicht rutscht. Aber es wird. Ja, weißt du, wenn man kalt ist, dann hat er gesagt, dann ist man dünner, wie wenn man warm ist. Wie mit der Franziska tut, da hat es mir nicht so gut gepasst, hat es gemeint, weil es heiß war und ich mein Körper war aufgeschwemmt. Ja. So ein Tag, so wunderschön. Hochzeitstag, meine Schwester. Es ist August. Draußen regnet es leider und die Leute schießen, aber wir sind alle schon total nervös. Hochzeitszeitplan. 5 Uhr, Claudia Wecker. 5.20 Uhr, Abfahrt Friseur. Seit 4 Uhr bin ich auf und habe mir gedacht, und heute ist die Braut, der Tag der Braut, die sich heute traut, egal ob es regnet. Und ich mir denke, Regen bringt so viel Segen. 5.45 Uhr bis 7.05 Uhr, Friseur und Schminken. So, das ist so lieb, dass mir guten Morgen helfen kann. Und zu der Friseurin muss ich jetzt schauen, was ich mitnehme. Und die Frage ist, ob ich das süße Make-up nehme oder das eher Parfum oder das frische. Aber ich glaube, ich nehme das frische. Weil das ist fast zu penetrant. Oh, auf jeden Fall das. Ja. Okay. Papa, hast du gut geschlafen? Na ja. Es ist eh gegangen, aber besonders nicht. So, gerade ein bisschen später, gell? So, ich gehe raus zu unserem Hund. Franziska? Ich, Franziska, bin um 4 Uhr aufgestanden und helfe dem Hund, darüber hinwegzukommen, dass heute geschossen wird, weil er so viel Angst hat. Und ein Hund hört ja 100-mal so laut wie ein Mensch. Und deshalb versuche ich ihn zu beruhigen. Und sein Herzschlag ist ganz schnell. Er zittert als wir und ich bin jetzt voller Hundshaar. Aber das ist mir wert, dass ich ihn auch runter beschütze. Mama föhnt sich die Haare. Hab mir gestern Papilloten in die Haare gedreht. Hoffe, heute schaue ich nicht ganz so geschlägt aus. Statt mich zu interviewen, kannst du schnell mit die Papilloten drüber tun. Das kann schneller. 7.20 Uhr bis 7.40 Uhr. Anziehen, Kleid. Ich hab dann da aufgehängt, gell? Die Klare hat sich da bei uns ins Schlafzimmer halt dann angezogen und hergerichtet. Und, ja. Oh Gott, ich kann das Leiberl nicht ausziehen, muss zerschneiden. Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Du hast vorbereitet. Und das darf ich nicht vergessen nach dem Frühstück, muss ich da noch mal rein. Mein Diadem und den Schleier. Ja, und dann war ich bei der Friseurin und die war sehr lieb und geduldig mit mir. Und da war eben irgendwie so ein Hoffnungsschimmer da, weil es hat aufgehört zum Regnen in Wilhelmsburg. Und Ich habe dann gedacht, ja, es passt gut, es hört auf. Und es war ein ganz eigener, besonderer Moment, war, wie ich schon frisiert war und den Schleier angehabt habe und ich habe gewusst, der Martin ist da. Und der ist im Wohnzimmer draußen gestanden. Und ich habe so zwischen die Wohnzimmertür, zwar mit ihm jetzt da gar nicht so liebevoll geredet, weil da haben wir eigentlich was Organisatorisches abgeklärt, aber es war einfach so schön, an dem Tag das erste Mal so eine Stimme hören. Ich muss den Martin. Martin, pass auf. Nur durch die Tür. Ja, du Schatz. Folgendes. Lass uns zu, bitte, Mama, Martin. Nein, nur, dass wir uns besser hören, weil ich... Ach Gott, war schön, weil eigentlich haben wir uns ja dann erst gesehen, wie er kommen, mich anholen. Und das ist ja eigentlich auch so, wie es im Traum sein sollte und im Märchen auch ist und wirklich auch... Siehst du mich nicht? Sein sollte bei einer Hochzeit. Und das war schön. Dass ich da ihn da das erste Mal gesehen habe, aber es war nur schöner, dass ich ihn da das erste Mal gehört habe schon. Ich liebe dich, Schatz! Ich freue mich schon voll auf dich! Moon River Und dann hat man gesehen, die Leute sind noch da reingetrudelt. Da hätte ich gar nicht Zeit gehabt, dass man alle begrüßt. Und die sind, wo sie eigentlich nie wollte, dass alle in der Schupfer sind, sind alle in der Schupfer gestanden. Nehmen Holzstäß und nehmen die Kompostfasseln, sind die Leute draußen gestanden. Und nehmen der Werkbank. Und das Griebige war da, dass nachher alle gesagt haben, das hat ihnen so viel gefallen da drinnen. Das alte Werkzeug und alles, das war so alles komplett anders und das hat ihnen auch recht gefallen. I'm going your way. Und dann haben wir natürlich das schöne weiße Kleid. Jetzt haben wir eine große braune Decke ins Vorhaus hingelegt, weil die Leute, die alle immer umgegangen sind, die haben so viel Nässe und Dreck in der Zeit, dass die gar nicht gewusst hat, wo die hingehen soll mit ihrem weißen Kleid. Und da hat sie sich dann da aufgestellt und genau beim Haus eingegangen war dann die Verabschiedung vom Haus und das hat er schon recht festlich gemacht und mir sind oft die Tränen gekommen, aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja Grund zur Freude, aber es war schon sehr rührend auch. Dann ist es gekommen, dann habe ich halt so den Kopf gebeitelt und habe mir gedacht, nein, so ein Glück habe ich und so eine wunderschöne Braut, ich bin recht gefreut. Jode Braut, unsere Schöne, jetzt kommt's aus dem Haus. Jetzt begrüßt man sie alle mit einem Riesenapplaus. Das lange, jetzt hat es ein End. Jetzt nimm deine Claudia mit einem langen Bussel in die Hand. Und dann sind wir alle in die Kirche gefahren. Zur kirchlichen Trauung. Das war sehr schön. Muss ich sagen. Das Brot hat da voran. Ich wollte dort unbedingt drinnen sitzen. Ich bin drinnen gesessen im Brautauto mit der Elisabeth, genau. Das war echt ein genialer, alter, wackeliger, langsamer Käfer. Und der war cool. Nein, warte mal, das ist einer Lieblingslied. Bei dem haben sie kennengelernt. Alle haben ein wenig gefroren. Aber es hat geringt. Es war anders. Ein schön Wetter kann Lieder leicht heiraten. While you smile. Die Claudia war über drüber nervös. Man hat gemerkt, der Martin hat es versucht, sich nicht so anmerken zu lassen, aber der war schon nervös. Und voller Vorfreude und sehr nervös. Lieb war er, wirklich ganz lieb und ganz fisch hat er ausgeschaut. Ganz gut passend zusammen, die zwei, finde ich. 12.02 Uhr. Einzug der Hochzeitsgesellschaft in die Kirche. 12.05 Uhr Einzug des Bräutigams, der Brautjungfern, Ringträger Blumenkinder, Einzug der Braut. Ja, ich als Brautvater habe die Claudia zum Altar geführt, ja. Und ja, das war sehr ergreifend. Das war sehr schön. Wie sie dann mit dem Papa da immer näher gekommen ist. Und ja, sehr schön zum Anschauen. Wirklich, das sind prägende Momente, die merkt man sich ein Leben lang. Wenn man da mal da vorne steht und wartet, bis sie Braut nach vorne kommt. Sektor drum hat, ich hätte nicht in die Küche gehen können, glaube ich. Nein, weil ich habe in der Früh schon versucht, dass ich die heilige Eheversprechung aufgenommen habe, dass es halbwegs passt. Und ich glaube, ohne Sekt oder ohne irgendwelche Beruhigungsmittel hätte ich das nicht. Ich habe da Beruhigungstropfen nicht genommen, nur ein Sekt halt zwei Glas haben. Die letzten 10 Jahre, die waren wunderschön, aber jetzt fängt so richtig an. Jetzt wird es nur schöner, wenn wir verheiratet sind. Liebe Claudia, lieber Martin, meine Wünsche an euch, eure Liebe soll wie sanfter Regen sein, der behutsam Bäche, Flüsse und Seen speist und allem Leben Zeit lässt zu gedeihen. Dann werden eure Kinder, wenn sie klein sind, Wurzeln haben und Flügel, wenn sie groß sind. Hallo Puppi, hier grüß dich. Warte mal, ja, da ist er wieder, der Lulli. Da ist er wieder, der Lulli, gell. Da ist er wieder, ja, den brauchen wir. Das wollte ich nur sagen. Das Heiraten ist wunderschön und dass man einen Partner fürs Leben gefunden hat. Und da glaubt man, dass es wirklich nichts mehr Schönes gibt. Aber nur viel schöner ist, wenn man dann eine kleine Familie wird und so ein kleines, süßes Bauzahl kriegt, gell? Wie die, gell? Und man die Geburt und so, das ist alles voll, was ein ganz intensives Erlebnis, wirklich ganz, ganz, ganz intensiv und wunderschön, gell? Bist du unser kleines Wunder, Selina? Die Hochzeit. Szenen eines Ereignisses vom Lande. Von Elisabeth Putz. Mit Gertrude, Franz, Adelheid, Elisabeth, Viktoria, Franziska und Maria Putz, Claudia, Martin und Selina Fritz, Lucarna und Pater Ambros Weber. Aufnahme, Schnitt und Regie Elisabeth Putz. Eine Produktion im Auftrag des Österreichischen Rundfunks 2011.